Zündfunkgenerator. Wir denken laut. Ein Podcast von Bayern 2. So, I was optimistic and I kept saying, we will get justice, we will get it. Ich war optimistisch und ich habe immer wieder gesagt, wir werden Gerechtigkeit bekommen. Und dann im Gerichtssaal zu sitzen und diese Worte zu hören, schuldig und schuldig in allen Anklagepunkten, das war ein Moment, den werde ich immer in mir tragen. Zu wissen, dass es Gerechtigkeit für afrikanisch-amerikanische Menschen und für alle People of Color in dieser Welt gibt. Das ist monumental, das ist historisch, das ist ein entscheidender Moment in der Geschichte. Und alles, woran ich denken kann, ist Emmett Till. Emmett Till. Das sagte Phyllis Floyd, der Bruder von George Floyd, am 20. April 2021 einer CNN-Reporterin. Der Tag, an dem das Gericht den Mörder seines Bruders schuldig gesprochen hat. Derek Chauvin, der weiße Polizist aus Minneapolis, der 9 Minuten und 20 Sekunden auf dem Nacken des Afroamerikaners kniete, ist schuldig. In allen Punkten. Das Urteil lautete Mord zweiten Grades, Mord dritten Grades und Totschlag zweiten Grades. Für Nichtjuristen ein ungeplanter, aber beabsichtigter Mord mit fahrlässiger Missachtung des Lebens. Ihm drohen bis zu 40 Jahre Haft. Das Strafmaß soll Ende Juni verkündet werden. Ein Jahr nach dem Tod von George Floyd. Was hat sich im Diskurs über Rassismus in Deutschland verändert? Sendung von Esther Distelmann. Seit dem Tod von George Floyd wird auch in der Mitte der Gesellschaft mehr über Rassismus gesprochen. In Familien, in Freundeskreisen, am Arbeitsplatz, in Politik, Behörden und in den Medien. Die Berliner Autorin Natasha Kelly schreibt in ihrem Buch Rassismus, strukturelle Probleme brauchen strukturelle Lösungen. Die Reaktion der Mainstream-Medien auf die Black Lives Matter-Demonstrationen war sehr einseitig. Sie versäumten es, über die weiße Position hinauszugehen und das Leben schwarzer Menschen getreu dem Motto Black Lives Matter tatsächlich in den Mittelpunkt zu rücken. Stattdessen kam ihre Haltung, bewusst oder unbewusst, dem Ruf nach All Lives Matter gleich. Ihr Unwissen um strukturellen Rassismus wurde unmissverständlich zum Ausdruck gebracht. Gut eine Woche nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd im Juni 2020 ging im Netz die virtuelle Solidaritätsgeste Hashtag Blackout Tuesday viral. Bei Instagram haben Userinnen eine schwarze Kachel geteilt. Ich habe Instagram angefragt, um herauszufinden, wie viele es genau waren. Leider hat das Unternehmen nicht geantwortet. Das Ziel der Hashtag-Kampagne: ein Zeichen gegen Rassismus setzen. Online wie offline, der Diskurs über Rassismus war endgültig im Mainstream angekommen. Heute, ein Jahr danach, bleiben die Fragen: Was ist seither passiert? Haben wir Fortschritte gemacht? Weiß die Mehrheitsgesellschaft mehr über Rassismus, woher er kommt, wie er sich auswirkt und vielleicht sogar, wie er sich überwinden lässt? Natasha Kelly ist promovierte Kommunikationssoziologin, Aktivistin, Autorin und Afrodeutsche. Das Erste, was sich im Bewusstsein von weißen Menschen wirklich radikal verändert hat, ist, dass es überhaupt Rassismus gibt. Ich glaube, dass wir sonst immer mit der Frage an, gibt es denn Rassismus in Deutschland? Bei uns gibt es doch nicht. Das ist doch ein US-amerikanisches Problem oder maximal ein südafrikanisches. Aber dass in Deutschland es eine lange Geschichte des Rassismus gibt als strukturelle Ideologie, das lernen sie jetzt langsam zu verstehen. Ich denke aber, dass es noch ein weiter Weg ist, bis sie die Gesamtheit und die gesamte Komplexität des Themas begreifen, was es im Einzelnen bedeutet. Um ein Gefühl für das Bewusstsein junger Münchnerinnen zu bekommen, bin ich an der Isar entlang gelaufen. Ich wollte mir ein Bild machen von dem, was sie über Rassismus im Allgemeinen und strukturellen Rassismus im Speziellen wissen. Was würdest du sagen von dir, hast du im letzten Jahr über Rassismus gelernt? Also ich bin aktiv bei Amnesty International, dementsprechend befasse ich mich recht viel mit Rassismus und ich bin selber sehr sensibilisiert für das Thema. Ja, und man merkt halt einfach in Deutschland immer mehr, dass es auch hier trotzdem noch ein Thema ist. Man versucht es halt ein bisschen schön zu reden, sage ich mal, aber auch hier ist es noch sehr aktuell und das habe ich jetzt auch im letzten Jahr immer wieder bemerkt, auch durch Social Media Posts und irgendwelche Sachen in Demonstrationen. Genau. Würdest du sagen, dass du irgendeinen Aspekt auch mehr jetzt auf dem Schirm hast als noch vor einem Jahr? Also ich glaube einfach im Allgemeinen, dass es eh jetzt viel mehr Austausch gibt, einfach durch all diese Social-Media-Aktionen und dadurch, dass man jetzt immer wieder sagt, man muss sich halt bewusst davon werden und man soll sich einlesen und man soll auch was sagen, wenn man was bemerkt oder wenn man was sieht. Also ich glaube, man muss sich einfach bewusst sein, dass man einen gewissen Vorteil hat. Das ist auch bei vielen Menschen einfach passiert es sehr unbewusst, dass man denen einen Vorteil gibt sozusagen. Aber man sollte sich halt davon bewusst sein. Ich will jetzt nicht sagen, man muss sich schlecht fühlen, weil so ist es ja nicht. Man muss einfach sich bewusst davon sein, dass es einfach Menschen gibt, die einen größeren Nachteil haben wegen ihrer Hautfarbe und wir haben den nicht. Würdest du sagen, dass du dich mehr mit dem Thema Rassismus auseinandergesetzt hast? Ich würde mal sagen, vor allem die Zeit danach, wo halt auch hier in München oder generell viele Demos und so waren, da schon. Aber jetzt so auf langfristige Sicht ist es halt eigentlich schon immer ein Thema. Welche Rolle spielt für dich die sozialen Medien beim Verständnis von Rassismus? Ich würde mal sagen, wenn halt mal wieder so ein Vorfall ist, dann ist es natürlich in den auch sozialen Netzwerken öfter vertreten und man bekommt dann auf Insta oder so mehr Beiträge dazu. Also beeinflusst es einen da schon. Du bist ja weiß. Bist du dir deiner weißen Privilegien bewusst? Ja, ich bin denen mir schon bewusst, weil ich einfach generell auch vor allem in der Schule, denke ich mal, sehe, dass auch der prozentuale Anteil von Dunkelhäutigen und Hellhäutigen in Deutschland Lebenden und die jetzt zum Beispiel auf dem Gymnasium sind, vielleicht jetzt nicht deckungsgleich sind. Und ich würde schon mal sagen, dass vielleicht ich jetzt als Deutsche, auch mit deutschen Eltern, generell auch einfach in der Schule einen Vorteil hatte oder habe, weil ich da Unterstützung bekommen habe, weil ich von Anfang an Deutsch zu Hause gesprochen habe und dadurch einfach eine andere Grundvoraussetzung hatte. Eine Stichprobe zeigt, der Diskurs über antischwarzen Rassismus ist bei vielen jungen Menschen in München angekommen. Mohamed Amjahid lebt in Berlin. Er ist Journalist und Autor. In seinem Buch Der weiße Fleck, eine Anleitung zum antirassistischen Denken, schreibt er: Es gilt mittlerweile auch in Deutschland einfach als cool und woke, rassistische Strukturen, die am besten weit, weit weg sind, anzuerkennen. Entsprechende Satire, Filme oder Kunst aus den USA werden von weißen Deutschen gerne konsumiert. Nicht nur, weil sie unterhaltsam sind, sondern weil sie ein Zeichen der eigenen Progressivität darstellen. Zu Beyoncé tanzen ist angesagt. Ihre antirassistischen Texte und Performances zu verstehen und auf das eigene Umfeld anzuwenden, zu viel verlangt. Dass die Begegnungen meiner Umfrage in der Großstadt München nicht repräsentativ für die gesamte Bundesrepublik oder ganz Bayern sind, zeigen Berichte von People of Color, die ihre Erfahrungen nach einem Tag im Umland aufschreiben und anschließend in den sozialen Medien veröffentlichen. Aber auch das Wahlverhalten bei Bundes- und Landtagswahlen. Dass struktureller Rassismus in Deutschland auch in Ballungsräumen fest verwurzelt ist, zeigen Zahlen von Beratungsstellen für Betroffene von rassistischer und rechtsextremer Gewalt. Der Mord an George Floyd hatte direkte Auswirkungen auf ihre Arbeit. Damian Groten arbeitet bei Before in München. Das ist eine Beratungsstelle für Betroffene von rechter und gruppenbezogener menschenfeindlicher Gewalt und Diskriminierung. Also die Tatsache, dass 2020 in den Debatten über den Tod von George Floyd, in den Black Lives Matter Protesten mehr über Rassismus geredet wurde, hat sich natürlich auch bei den Betroffenen niedergeschlagen. Wir haben das vor allen Dingen auf zwei Arten bei uns in der Beratungspraxis erlebt. Wir haben zum einen Betroffene gehabt, die zu uns gekommen sind und gesagt haben, dass sie Erfahrungen mit Rassismus gemacht haben und dass diese Debatte sie noch stärker dazu gebracht hätten, sich damit Hilfe zu holen, damit nicht allein zu bleiben, damit natürlich auch das als Problem anzuzeigen, was sie da erlebt haben und sich Unterstützung zu holen im Umgang damit. Wir haben außerdem andere Fälle, in denen Betroffene sagen, dass ihnen das auch geholfen hat, dahingehend zu erkennen, dass das, was da passiert mit ihnen, die Form von Abwertung, Ausgrenzung, die sie etwa erleben, dass das einen rassistischen Hintergrund hat und dass es sich hier etwa um rassistische Diskriminierung handelt. Und dass das natürlich deshalb auch nicht einfach hinzunehmen ist. Rassismus zu erkennen ist nicht immer einfach. Antirassistische Maßnahmen sind deshalb komplex und treffen, auch wenn sie gut gemeint sind, nicht immer das Ziel. Gerade weil Rassismus so vielschichtig ist, kann er leicht übersehen werden und abgetan. Vor allem von denjenigen, die Rassismus nicht am eigenen Leib erfahren. Die Berliner Autorin Natasha Kelly beschreibt das Problem folgendermaßen. Also Rassismus ist strukturell, das heißt, dass sich das auf unterschiedliche gesellschaftliche Ebenen einschreibt. Zum einen in Institutionen, egal ob Schulen, ob Wissenschaft, Universität, ob bei der Polizei oder in einzelnen Organisationen oder Unternehmen. Dann haben wir die individuelle Ebene, also die Handlungsebene. Ich beleidige jemand rassistisch oder greife jemand an. Dann gibt es den internalisierten Rassismus, also dass eben betroffene Menschen den Rassismus ja auch internalisieren, was zu psychischen Erkrankungen bis hin zum Tod führen kann. Und dann gibt es eben auch den Alltagsrassismus, der eben natürlich in seiner Verwobenheit dieser Kategorien liegt ja auch da eine Besonderheit, würde ich sagen, was eben meinen Alltag, meine soziale Realität beeinflusst. Ob es mein Zugang zum Arbeitsmarkt, zum Wohnungsmarkt, aber auch mein Alltag in natürlich diesen anderen Bereichen, ob es jetzt Schule, Universität etc. betrifft. Gesellschaftliche Andersmachung, beschreibt Natasha Kelly hier. Othering nennt sich dieses Phänomen. Andersartigkeit aufgrund des Aussehens, des Namens oder eines Akzents. Dabei werden die, die eine migrantische Geschichte haben oder so gelesen werden, oft so dargestellt, als handle es sich bei ihnen um eine geschlossene und homogene Gruppe. Die Muslime, die Schwarzen, die Asiatinnen, die Gastarbeiterinnen, die Geflüchteten, die Schüler mit Migrationshintergrund. Doch das verändert sich gerade. Stimmen werden laut oder wieder laut, die vorher kaum Gehör fanden. Das gilt nicht nur für die Menschen, die in den vergangenen Jahren nach Deutschland eingewandert sind, sondern auch für die Generation der Gastarbeiterinnen, sagt Mohammed Amjahid, Autor von Der weiße Fleck, einer Anleitung zu antirassistischem Denken. Man muss sich erstmal vergegenwärtigen, diese Menschen wurden von der deutschen Bundesregierung hierher geholt. Also es ist ein großer, großer Fehler, immer zu sagen, ach, die sind hierher gekommen. Und nee. Also die wurden wirklich hier eingeladen als sogenannte Gäste. Und dann waren sie hier und haben dafür gesorgt, dass überhaupt dieses Wirtschaftswunder ermöglicht worden ist. Wenn wir heute durch deutsche Städte oder Regionen gehen, dann haben GastarbeiterInnen einen sehr, sehr großen Anteil daran, dass hier dieser Wohlstand einfach ist, den wir oder den einige, leider nicht alle, genießen heute. Und sich mit der Geschichte dieser Menschen auseinanderzusetzen, stand bisher nicht im Fokus. Was jetzt ja passiert in Literatur, in Journalismus, in der Kunst, ist, dass die Kinder und Kindeskinder dieser Menschen quasi plötzlich im Mainstream sprechfähig werden. Das heißt, es kommen immer mehr Bücher zu diesen Perspektiven heraus. Man sieht Filme, die dieses Lebensgefühl dieser Generation, aber auch der Nachfahren quasi irgendwie beleuchtet. Und deswegen kommen mehr und mehr überhaupt diese Geschichten ans Licht. Und mir ist es total wichtig festzustellen, dass ja Antirassismus ja nicht was ganz Neues ist, sondern GastarbeiterInnen haben sich schon in den 60er Jahren organisiert, um ihre Rechte durchzusetzen. Und auf diesen Aktivismus baut quasi auch die Sprechfähigkeit der Menschen, die heute für sich selbst reden wollen. Rassismus erkennen und besprechen. Ohne die sozialen Medien ist das heute kaum denkbar, sagt die promovierte Kommunikationssoziologin und Aktivistin Natasha Kelly. Ich finde die sozialen Medien extrem wichtig. Also es ist etwas wie eine digitale Revolution unterwegs, würde ich sagen. Meine Instagram-Seite ist beispielsweise seit dem Sommer explodiert und ich war komplett überfordert damit. Und ich glaube, dass das total total unterschätzt wird, weil es ist ja überhaupt möglich gewesen, so viele Menschen zu den Black Lives Matter Demonstrationen zu versammeln, weil Black Lives Matter ist eine Hashtag-Initiative. Und das wird komplett unterschätzt, was das bedeutet, wenn sie vom Internet auf die Straße kommt. Das haben wir gesehen. Und das ist letzten Endes für mich eine positive Richtung, weil wenn die öffentlich-rechtlichen Medien uns nicht mitdenken, dann gehen wir dahin, wo unsere Stimmen gehört werden. Ein Übergriff im Supermarkt, eine Drohmail, Mobbing in der Schule. Das einzige unmittelbare Ventil, das Betroffenen von solchen Übergriffen oft bleibt, sind ihre Social-Media-Kanäle. Das ist keine kapitalistisch motivierte Strategie, um sich Aufmerksamkeit zu verschaffen, wie die Gegner antirassistischer Diskurse oftmals behaupten, sondern meist schlicht der einzige Weg, um gehört zu werden. Damian Groten von der Münchner Beratungsstelle Before. Die Betroffenen berichten uns in der Beratungspraxis von vielfältigen Problemen mit Behörden und sehr oft von negativen Erfahrungen. Also, dass etwa dort wenig Rücksicht genommen wird auf sie, dass es Schwierigkeiten gibt, darin überhaupt für sie den Zugang da herzustellen zu Behörden. Also das fängt schon bei Themen wie DolmetscherInnen zum Beispiel an. Ja, bei den Polizeibehörden, bei den Sicherheitsbehörden sehen wir insgesamt weiterhin große Probleme in der Anerkennung und überhaupt der Erkennung und auch der Einordnung von rechter bzw. rassistischer Gewalt. Und da das natürlich in der behördlichen Erfassung auf der kritische Punkt ist, also nimmt man solche Taten überhaupt dahingehend auf, ist das natürlich super wichtig, dass das nicht so bleibt, wie es gerade ist. Wir sehen generell, dass Räume mit starken Hierarchien, in denen Menschen sehr abhängig sind von anderen Menschen, sehr stark förderlich wirken für Diskriminierung. Und Behörden, aber auch Schulen zum Beispiel oder auch Universitäten sind solche Räume. Und deswegen ist natürlich nochmal besonders wichtig, dass Leute hier Möglichkeiten haben, Probleme anzuzeigen, Unterstützung zu bekommen, wenn sie diskriminiert werden. In Berlin gibt es seit dem Sommer 2020 ein Landesantidiskriminierungsgesetz. Seitdem können dort Klagen wegen institutionellem Rassismus eingereicht werden, auch gegen die Polizei. Dieser Rechtsweg war auf Grundlage des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes noch nicht möglich. Bundesinnenminister Seehofer hat Rechtsextremismus als die größte Bedrohung in unserem Land bezeichnet. Besonders bedrohlich ist das für Menschen, die migrantisch gelesen werden. Ich wollte wissen: Wie konkret geht das Bundesinnenministerium gegen diese Bedrohungssituation vor? Wie werden die Betroffenen geschützt? An wen sollen sie sich wenden, wenn eine konkrete Bedrohung vorliegt? Die schriftliche Auskunft aus der Pressestelle des Ministeriums lautet: Das Bundesministerium des Inneren für Bau und Heimat, BMI, betrachtet die Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe von zentraler politischer Bedeutung. Vor diesem Hintergrund hat das BMI in dieser Legislaturperiode nicht nur das Maßnahmenpaket zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität, sondern auch den Maßnahmenkatalog des Kabinettausschusses zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus federführend koordiniert. Neben diesen Maßnahmenpaketen bekämpft das BMI Rechtsextremismus und Rassismus mit diversen Einzelmaßnahmen. Das BMI geht auch operativ gegen Rechtsextremismus vor. Dies zeigt sich an dem Verbot von 4 rechtsextremistischen Vereinen im Jahr 2020. Sofern Personen konkret bedroht werden, sollten sie sich an die Polizeibehörden der jeweiligen Bundesländer wenden. Also jetzt mal ganz spekulativ. Angenommen, ich schriebe mal ein Lied, in dessen Inhalt ich besänge, dass ich höchstpersönlich fände, Jürgen Elsässer sei Antisemit. Und im zweiten Teil der ersten Strophe dann würde ich zu Kubitschek den Bogen spannen. Und damit meinte ich nicht nur die rhetorische Figur, sondern das Sportgerät, das Pfeile schießen kann. Juristisch wäre die Grauzone erreicht, doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne einen Sekt. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Hier ist der Zündfunkgenerator auf Bayern 2. Heute mit der Frage: Wie hat sich die Diskussion über Rassismus in Deutschland verändert? Ein Jahr nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd. Seit 1990 werden Opfer rechtsextremer Gewalttaten in Deutschland erfasst. Mehr als 200 Menschen sollen seitdem laut Amadeo-Antonio-Stiftung getötet worden sein. Die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen, denn viele Fälle werden nicht richtig zugeordnet. Unklar ist auch, ob der erste dokumentierte rechtsextreme Mord in der Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg, nämlich die Tötung der Vietnamesen Doan Lan und Nguyen Ngoc Chau, auch wirklich der erste gewesen ist. Das Bundesinnenministerium selbst hat nach Bekanntwerden der NSU-Morde eine Überprüfung von 3.300 unaufgeklärten Tötungen und Tötungsversuchen auf mögliche rechtsextreme Tatmotive veranlasst. Das Ergebnis? Bis Ende 2013 fanden das Bundeskriminalamt und die Landeskriminalämter in 746 Fällen mit 849 Todesopfern Anhaltspunkte für eine, Zitat, mögliche politisch rechte Tatmotivation. Die Münchner Beratungsstelle Before gibt es seit 2016. Seitdem hat sie in jedem Jahr mehr Arbeit. Im Vergleich zum Vorjahr haben sie dort 2020 einen Anstieg der Beratungen um 30% festgestellt. Und das hat einen eindeutigen Grund. Hier gibt es in unserer Praxis sichtbare Verbindungen zu der Corona-Pandemie. Also wir haben Betroffene, die uns berichten, dass AngreiferInnen zum Beispiel explizit sich beziehen auf die Pandemie und sie in den Beschimpfungen etwa beschuldigen, daran schuld zu sein oder daran sonst irgendwie beteiligt zu sein. Und sie machen sie im Prinzip dafür verantwortlich. Natürlich würde das auch erklären, warum wir in unserer Beratungsarbeit 2020 merklich mehr Fälle gehabt haben von antiasiatischem Rassismus im Vergleich zu den Vorjahren. Seit Beginn der Pandemie berichten asiatisch gelesene Menschen immer öfter von rassistischen Übergriffen. Der ehemalige US-Präsident Trump hat seinen Beitrag dazu geleistet. Immer wieder sprach er vom China-Virus oder der Kung-Flu. Die Auswirkungen dieser rassistischen Schuldzuweisungen haben sich schnell in der Realität und auch in den sozialen Medien gezeigt. Die Hashtags Ich bin kein Virus und Stop Asian Hate trendeten. Noah Ha ist Gründungsmitglied der Fachgesellschaft für rassismuskritische, postkoloniale und dekoloniale Forschung und Praxis. Derzeit ist sie außerdem kommissarische wissenschaftliche Geschäftsführerin am DESIM-Institut in Berlin. Ich denke, dass genau dieser Hashtag Ich bin kein Virus und die sozialen Medien tatsächlich außerordentlich wichtig sind, weil sie nämlich eine Gegenöffentlichkeit schaffen. Also es war ja nicht nur ein Hinweis darauf, was zum Beispiel auch mir im öffentlichen Raum passiert, wenn ich mit der U-Bahn oder mit dem Bus fahre, wie ich dort sozusagen behandelt werde, sondern auch eine Reaktion auf den medialen Diskurs. Also wie oft habe ich gesehen, die Kritik daran, wenn in den Medien, also in den gängigen Zeitungen, Zeitschriften, es eine Bebilderung gab, etwas zu Coronavirus und dann wurde das unterlegt mit möglicherweise einer Stadtszene, die irgendwo in Japan gespielt hat. Also ständig schwarzhaarige, japanisch oder asiatisch aussehende Menschen, die als Bildmaterial verwendet worden sind und zugleich ging es aber um die Pandemiesituation in Deutschland. Das heißt, die sozialen Medien haben innerhalb von kurzer Zeit diese Gegenöffentlichkeit schaffen können und auch diese Formen von rassistischer Gewalt, die auch sehr vielfältig und auch sehr mikroaggressiv ist, darauf verweisen können. Und möglicherweise Geschehnisse, von denen wir gar nicht erwartet hätten, diese zu skandalisieren. Und mit den sozialen Medien ist es natürlich möglich, dass viele sich auch vernetzen können und darauf reagieren können und sagen, ja, das kenne ich, das ist mir auch passiert. Antischwarzer Rassismus ist wohl die bekannteste Form von Abwertung im rassistischen Kontext. Das liegt unter anderem daran, dass prägnante Fremdbezeichnungen und Stereotype existieren, sagt Noah Ha. Aber auch daran, dass er weltweit die am meisten verbreitete Variante von Rassismus ist. Die Europäer haben seit Beginn der kolonialen Eroberungen einen Unterschied zwischen Asien und Afrika gemacht. Afrika wurde als mehr oder weniger zivilisationsloser Ort beschrieben. In Asien gab es aus europäischer Sicht schon immer andere Kulturen und Zivilisationen. Heute werden Asiatinnen oft als Vorzeigemigranten geframed und dabei auch gegen andere migrantische oder migrantisch gelesene Gruppen ausgespielt. Das zeigt auch die Gängigkeit des Begriffs Asiatinnen. Sie werden oft als homogene Gruppe dargestellt. Und das, obwohl der Kaukasus weniger mit den Philippinen gemein hat als Grönland mit Griechenland. Der eurozentrische Blick auf die Welt beeinflusst bis heute die Stereotype, die weiße Europäerinnen sich seit der Kolonialisierung erzählen. Seit dem 13. Jahrhundert haben Europäer wie Marco Polo ein Narrativ konstruiert und verbreitet, das bis heute wirkungsmächtig ist. Ein Beispiel: die Fetischisierung asiatisch gelesener Frauen als devote und unterwürfige Dienerinnen. Sie werden im Zuge der Pandemie deutlich häufiger angegriffen als asiatische Männer. In weißen Räumen wird bis heute nur selten besprochen, warum die Flieger in Prä-Pandemie-Zeiten unter anderem nach Thailand, Vietnam und die Philippinen gefüllt sind mit weißen Männern. Dieses Phänomen hat seine Wurzeln in der Kolonialzeit, sagt Noah H. Das knüpft an diese alten Bilder und Geschichten an, die auch eben im Zuge der europäischen Kolonisation, und auch Deutschland hat ja nicht nur auf dem afrikanischen Kontinent Kolonien gehabt, sondern war ja auch im asiatischen Raum bis hin auch in der Pazifik unterwegs. Und da gibt es viele Geschichten, die sowohl, das sieht man auch in anderen europäischen Ländern, dass es auch ein bisschen mit dem Geschlechterverhältnis der Kolonisation zu tun hat, dass es weiße europäische Männer sind, die sich woanders niedergelassen haben. Das kenne ich insbesondere auch für den niederländischen Kontext, die dann halt mit Frauen in den Kolonien eine Beziehung heiraten, war oft auch nicht möglich. Und vor diesem Hintergrund sich diese Fetischisierung auch herausgearbeitet haben. Und es gibt auch wunderbare Studien, die auch diese Intimität auf der einen Seite und dieses Getrenntsein aufgrund dieser Fetischisierung herausgearbeitet wird. 1,1 Millionen asiatisch gelesene Menschen leben in Deutschland. 30% sind hier geboren. Der Mediendienst Integration hat im Zuge der Pandemie erstmals eine Erhebung zur Verbreitung von anti-asiatischem Rassismus durchgeführt. Das Ergebnis: bundesweit hatte im vergangenen Jahr jede vierte Anfrage bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes einen asiafeindlichen Kontext. Laut Studie machen 15,2% der Bevölkerung Asiatinnen verantwortlich für die Pandemie. Diese Vorurteile sind nicht neu. Sie beruhen noch auf Erzählungen, die ebenfalls aus der Kolonialzeit stammen, und sie lassen sich besonders leicht wieder aktivieren. Weil wir zwar wissen, dass der Kolonialismus als solcher formal beendet wurde, wobei, wenn wir uns auch unsere heutigen Geldscheine anschauen, dann sehen wir immer unten in der Ecke noch so ein bisschen abgegrenzt so ein paar kleinere Inseln, die gar nicht in der Nähe Europas liegen, sondern woanders. Also es gibt noch französische Protektorate, die auch zum Teil in der Karibik liegen. Also das heißt, wir führen das immer noch bis heute auf unseren Geldscheinen mit uns herum. Das ist das eine. Das andere ist, dass die historische Aufarbeitung der Kolonialverbrechen bis heute ja so gut wie gar nicht geschehen ist. Also wir wissen sehr wenig über die Zahlen derjenigen Menschen, wie viele sind versklavt und verschleppt worden. Wir wissen wenig über die Verbrechen, die auch in den Kolonien stattgefunden haben. Wir sehen derzeit die Diskussion in den ethnologischen Sammlungen um die Frage zu Raubkunst und den ganzen Restitutionsdebatten. Und diese Debatten werden ja gerade geführt, weil wir zunehmend ein Unbehagen in Europa feststellen, dass im Zuge des Kolonialismus nicht nur diese Erzählung erzählt werden kann, wir hätten dort irgendwie Züge hingebracht oder eine Zivilisation und die Kirchen, also die Kirchen haben ja auch eine Rolle darin gespielt, sondern dass es auch eine Geschichte des Verbrechens war. Und in welchem Ausmaß und Umfang, darüber haben wir nur sehr wenig Verständnis. Und um diese Verbrechen zu begehen, musste man sie mit Stereotypen unterlegen, mit Plausibilisierungen. Und weil wir uns so wenig und so wenig kritisch damit befassen, können diese Vorurteile eigentlich munter weiterleben. Und mal sind sie nicht ganz so sichtbar und nicht ganz so aggressiv, aber für alle asiatisch gelesene Menschen in Deutschland war sehr schnell deutlich, dass innerhalb kurzer Zeit diese Vorurteile angezapft werden können und auch eben in Gewalt umschlagen können. Hast du schon mal was von anti-asiatischem Rassismus gehört? Ja, ganz viel sogar. Ich war viel in Asien reisen. Ich habe voll viel mit Asien zu tun gehabt. Das ist ja auch in Amerika gerade so, dass die, auch wegen dem Corona war das auch so, dass die alle ein bisschen gegen Asiaten hetzen. Glaubst du, dass das hier in Deutschland auch passiert? Ich glaube schon. Ich habe immer das Gefühl, das wird so, bei Asiaten wird das nicht so ernst genommen, wie wenn man jetzt irgendwie Rassismus gegen Schwarze hat. Kannst du dir das erklären? Vielleicht, weil das ein Phänomen ist, das erst neu ist, das man früher nicht hatte. Und deswegen denken da viele Leute nicht wirklich drüber nach. Was ist denn dein Bild, wenn du an eine asiatische Frau denkst? Ich finde die hübsch. Warum findest du sie hübsch? Ich mag halt, wie die aussehen. Hast du was von dem Begriff antiasiatischer Rassismus schon gehört? Ja, habe ich tatsächlich letztens was von gelesen, ja. Aber war, glaube ich, Amerika. Also tatsächlich haben auch in Deutschland die Übergriffe auf Asiaten massiv zugenommen seit der Pandemie. Man macht Menschen, die asiatisch gelesen werden, verantwortlich auch in Deutschland für diese Pandemie. Ist es für dich kein wichtiges Thema? Oder es ist schon ein wichtiges Thema, aber ich bekomme halt in meinem Umfeld nichts davon mit. Ich sehe halt dann wie Berichte aus den USA, also zum Beispiel, dass es jetzt irgendwie in Deutschland auch mit mehr Übergriffe auf Asiaten gibt, das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Im Jahr 2021 mündete der mediale Diskurs über Rassismus, analog wie digital, in eine hitzige Debatte über Identitätspolitik. Den Begriff hat erstmals das Combahee River Kollektiv verwendet, eine Gruppe schwarzer feministischer Frauen. Er wird heute allerdings oft falsch verstanden und instrumentalisiert, sagt der Autor Mohamed Amjahid aus Berlin. Ich glaube, dass die grundlegende Definition einfach falsch verstanden wird, vor allen Dingen im rechtslastigen Feuilleton. Da wird natürlich Identitätspolitik so verstanden, dass wenn halt irgendwie emanzipatorische Diskurse aufkommen, das Identitätspolitik ist und es ist spalterisch, weil die sprechen nur über sich selbst und nicht über diesen Konsens und über alle. Und dabei ist Identitätspolitik eigentlich gegeben, wenn egal welche Person über ihre Identität spricht. Das größte identitätspolitische Projekt, das mir bekannt ist, zumindest ist das Heimatministerium, das von der CSU geführt wird und das mit auch unter anderem meinen Steuergeldern. Und wenn man das einmal nochmal klar gemacht hat, dann nimmt man schon so ein bisschen die Luft aus den Reifen quasi der Erzkonservativen, die sich aufregen, dass jetzt Frauen für sich selbst sprechen wollen oder queere Menschen oder von Rassismus betroffene Menschen oder schwarze Menschen. Und es ist in Deutschland verpönt, quasi Lobbyarbeit für sich selbst zu machen, wenn man tatsächlich aus einer marginalisierten Gruppe heraus wagt, es zu sprechen. Aber daran wird man sich auch gewöhnen, glaube ich. Es ist einfach jetzt so, dass halt Frauen über MeToo und sexualisierte Gewalt sprechen, dass queere Menschen über Queerfeindlichkeit reden, dass von Rassismus betroffene Menschen über Rassismus, von Antisemitismus betroffene Jüdinnen und Juden anders über Antisemitismus reden, als sich jemand zum Beispiel im Heimatministerium das so vorstellt. Und das bereichert eher den Diskurs, als dass es irgendwie so gefährlich sein soll, wie einige das darstellen. Hey. Es ist Nora 030, ich habe niemals Stress mit Bullen. Okay, das war gelogen. Meine Hautfarbe bleibt trend, bis du das Blaulicht siehst und rennst. Verföhne Nazi-Braut für jedes Flüchtlingsheim, das brennt. Seit Dezember unbefristet, scheiß auf Krone, Vogue und Bravo. Ihr kennt mich nicht aus Deutschland, so wie Deutschland aus der NATO. Ich flirte am Pegida, stand die Waren alle aggro und wurde nicht geklärt, wie der Mord an Uri Jallo. Thai-Massage geht nicht, Soho zu versteh's nicht. Der Keller ist voll mit Klopapier, nur zwei Lage, schäm dich. Sei mal nicht so eklig, bisschen Krieg ist doch erträglich. Ihr hängt an der Grenze und ich häng im goldenen Käfig. Ich bin doch kein Rassist, ich habe einen schwarzen Freund. Sag mal, würdest du dich doch so benehmen, werdet ihr dabei euch? Dafür sprichst du aber wirklich gutes Deutsch. Mein Land ist nicht mehr stolz, ich bin enttäuscht. Ich bin doch kein Rassist, ich habe einen schwarzen Freund. Sag mal, würdest du dich doch so benehmen, werdet ihr dabei euch? Dafür sprichst du aber wirklich gutes Deutsch. Mein Land ist nicht mehr stolz, ich bin enttäuscht. Zurück zum Anfang der Sendung, zu Phyllis Floyd, dem Bruder von George Floyd. Er sagte nach dem Schuldspruch gegen den weißen Polizisten Derek Chauvin, being able to know that zu wissen, dass es Gerechtigkeit für afrikanisch-amerikanische Menschen und für alle People of Color in dieser Welt gibt. Das ist monumental, das ist historisch, das ist ein entscheidender Moment in der Geschichte. Und alles, woran ich denken kann, ist Emmett Till. Emmett Till war ein 14-jähriger schwarzer US-Bürger, der zur Zeit der Rassentrennung in den Südstaaten der USA lebte. Er wurde von einem weißen Lebensmittelhändler und dessen Halbbruder aus rassistischen Motiven gelyncht. Der Grund? Er soll die weiße Frau des Lebensmittelhändlers angeflirtet und angefasst haben. Später stellte sich heraus, die Frau hatte gelogen. Emmett Till hatte nichts dergleichen getan. Bis heute ein Albtraum für viele schwarze US-Amerikaner. Afrodeutsche kennen das Gefühl, auch wenn die Hintergründe der Tat nicht miteinander vergleichbar sind. In den USA waren die Täter ein Einzelhändler und sein Halbbruder. Ein afrodeutsches Trauma ist untrennbar verbunden mit dem Namen Uri Jallo. Er starb am 7. Januar 2005. Bis heute ist unklar, wie. Sicher ist nur, dass er sich in Polizeigewahrsam befand. Natasha Kelly schreibt dazu, fixiert auf einer Schaumstoffmatratze. In einer gefliesten Zelle in einem Polizeirevier in Dessau soll sich der 36-jährige Afrikaner selbst angezündet haben. Dabei soll er, an Armen und Beinen gefesselt, auf wundersame Weise ein Feuerzeug aus der Hosentasche geholt und seine feuerfeste Matratze angezündet haben. Doch die These der Selbstanzündung ist nicht haltbar. Auch ist noch unklar, ob er schon tot war, bevor er verbrannt wurde. Recherchen zeigen, dass er kein Adrenalin ausgeschüttet hatte, was beim Verbrennungstod der Fall gewesen wäre. Verhaftet wurde Jallo nach einem Disco-Besuch am frühen Morgen in der Dessauer Innenstadt. Er hatte auf dem Weg nach Hause zwei weiße Frauen angesprochen und sie gebeten, ihm ein Handy zu leihen. Jallo war stark alkoholisiert. Es gibt allerdings keine Erkenntnisse darüber, ob er die Frauen bedroht habe. Aus ihrer rassistischen Sozialisation heraus bekamen sie Angst vorm schwarzen Mann und riefen die Polizei. Obwohl Jallo Ausweisdokumente dabei hatte, wurde er in Gewahrsam genommen. Die Gründe dafür sind unklar. Nach der Darstellung der Polizei habe Jallo sich geweigert, seine Ausweispapiere vorzuzeigen, worauf er festgenommen wurde. Aus späteren Gutachten geht allerdings hervor, dass Jallo sich durchaus ausweisen konnte. Was down in Mississippi, not so long ago, when a young boy from Chicago town stepped through a southern door. This boy's fateful tragedy I can still remember well. The color of his skin was black, and his name was Emmett Till. Ja, Betroffene berichten uns von Racial Profiling. Wir hören Geschichten von Menschen, die als einzige nicht-weiße Personen in Gruppen kontrolliert werden oder Personen, die auf dem Weg durch die Stadt hier in München mehrmals kontrolliert werden auf einem Weg. Und das führen Betroffene selbst oft genau darauf zurück, dass sie als nicht-weiße Personen hier ausgesondert werden und diesen Kontrollen häufiger unterzogen werden, als das bei anderen Personen der Fall ist. Sagt Damian Groten von der Münchner Beratungsstelle Before. Auf rassistische Ungerechtigkeiten in den sozialen Medien aufmerksam machen, diese Art des Protests wird wohl auf absehbare Zeit nicht mehr verstummen. Ob und wie daraus sogenannte Social-Media-Tribunale entstehen können, sollte dringend besprochen werden. Die Art und Weise des vermeintlichen Austausches in den sozialen wie klassischen Medien hat bereits ein toxisches Maß der Spaltung erreicht. Wem es gelingt, dabei noch einmal durchzuatmen, der könnte sehen, es geht um existierende Machtstrukturen, an denen Hashtag-Initiativen versuchen zu rütteln. Auch antimuslimischer Rassismus rückt dabei immer mehr in den Fokus. Der Hashtag Hands of my Hijab kommt von einem somalisch-norwegischen Model, das auf Instagram den bevorstehenden Bann von Hijabs, einer muslimischen Kopfbedeckung, in Frankreich kritisieren wollte. Dem Hashtag und dem französischen Pendant Pas touche à mon Hijab haben sich unter anderem die US-Congresswoman Ilhan Omar und die Olympionikin Ibtihaa Muhammad und tausende Frauen weltweit angeschlossen. Hier in Deutschland gingen unter anderem diese zwei Hashtags viral. Say their names, zur Erinnerung an die 9 getöteten jungen Menschen in Hanau, und der Hashtag Bildungsinitiative Ferhat Unvar von der Mutter eines der Getöteten. Sagt ihr antimuslimischer Rassismus etwas? Ja, das ist halt auch einfach Rassismus gegen Muslime, den man auch, würde ich mal sagen, hier in Deutschland auch weniger Aufmerksamkeit gibt als jetzt gegen Schwarze. Vielleicht, weil es einfach schon viel mehr integriert ist. Also weil einfach der muslimische Rassismus weniger Aufmerksamkeit bekommt und dadurch einfach normaler ist, in Anführungszeichen. Also wir merken das vielleicht gar nicht mehr so. Der zentrale Vorwurf der Hinterbliebenen von Hanau richtet sich an die Polizei. Sie fordern eine lückenlose Aufklärung der Tatnacht, zu der es bis heute noch zahlreiche offene Fragen gibt. Die Black Lives Matter-Bewegung fordert wegen des aus ihrer Sicht strukturellen Rassismus in den Reihen der Polizei schon lange die Abschaffung der Polizei. Der Berliner Autor Mohammed Amjahid kann das nachvollziehen. Also ich habe jetzt jahrelang zu Polizeigewalt in Deutschland recherchiert und allein wegen investigativen Journalismus sind ja all diese vielen Polizeiskandale ans Licht gekommen. Was nicht bedeutet, dass die neu sind, sondern die wurden halt vorher einfach nicht gesehen. Also wir müssen wirklich kritisch über Polizei in Deutschland sprechen und können natürlich da auch schauen, was jetzt nach dem Lynchmord an George Floyd in einigen Orten in den USA diskutiert wird und umgesetzt wird. Zum Beispiel Defund the Police, das ist ja eine Forderung, wo es darum geht, Gelder von der Sicherheitspolitisierung unserer Gesellschaft, also von der Polizei, quasi rauszunehmen und in andere Bereiche, auch im Sinne unserer Sicherheit, quasi zu investieren, zum Beispiel in die soziale Arbeit. So hätten wir ganz viele Menschen, glaube ich, in der Vergangenheit retten können, wenn wir diesen Ansatz verfolgt hätten als Gesellschaft. Realitätscheck, ganz viele Innenminister in Bund und Ländern arbeiten eher daran, Polizeistatistiken, das habe ich auch recherchiert, aufzublähen, was ja komisch ist, wenn du Innenminister bist, der für Sicherheit sorgen soll und dann dafür sorgst, dass die Zahlen einfach größer sind als die Realität, beziehungsweise dass es kulturalisiert und rassifiziert wird, wenn wir über Sicherheit reden. Die Frage ist, warum gibt es die Polizei? Da müssen wir, glaube ich, einen eigenen Beitrag nochmal machen. Und wen schützt die Polizei eigentlich vor wem? Für wen ist die Polizei da? Und diese ganz simplen Fragen zu stellen, das provoziert ganz viele, aber das ist lebensnotwendig für so viele marginalisierte, von Rassismus betroffene Menschen, schwarze Menschen, als muslimisch gelesene Menschen in diesem Land. In den Reihen der Polizei, dem Verfassungsschutz und des KSK sind immer wieder erhebliche Fälle, unter anderem in Chatgruppen, von rechtsextremistischen Gedankengut und Handlungen bekannt geworden. Hierzu wollte ich wissen, was unternimmt das Bundesinnenministerium, um das Vertrauen in diese Institutionen wiederherzustellen und sie rassismuskritisch zu schulen? Die Antwort des Ministeriums lautet: Das Vertrauen der Öffentlichkeit in die deutschen Sicherheitsbehörden ist hoch. Jeder Einzelfall von Extremismus im öffentlichen Dienst ist jedoch einer zu viel und wird konsequent dienst-, personal- und gegebenenfalls strafrechtlich verfolgt. Das BMI hat veranlasst, Rassismus in der gesamten Gesellschaft besser zu erforschen. Im Maßnahmenkatalog des Kabinettausschusses zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus wurde unter anderem beschlossen, eine umfassende Studie über Rassismus durchführen zu lassen. Für die Arbeit von Beratungsstellen ist natürlich wichtig, dass es da eine sichere Grundlage gibt, also dass es da etwa eine Planungssicherheit gibt. Oft sind solche Projekte in strukturell sehr prekären Situationen und das macht die Arbeit natürlich schwierig. Das macht auch zum Beispiel den Aufbau von Erfahrungsschatz schwierig, der für die Beratungsarbeit sehr wichtig ist. Das ist eine sehr herausfordernde Arbeit. Es braucht natürlich auch entsprechende Räumlichkeiten und andere Ausstattung. Das ist erstmal die Voraussetzung, Leuten da überhaupt helfen zu können. Und es ist ganz wichtig, dass diese Beratungsstellen unabhängig sind, dass sie unabhängig sind von den Behörden, dass sie unabhängig sind von allen anderen Faktoren und dass damit Betroffene auch hier Institutionen haben, die parteiisch in ihrem Sinne sie unterstützen und ihre Perspektive auch mit einbringen können und sie begleiten, damit umzugehen, was sie da erlebt haben. Nachdem allein im vergangenen Jahr eine Vielzahl von rassistischen Umtrieben in den Reihen der Sicherheitsbehörden bekannt geworden sind und der gesellschaftliche Druck zunahm, hat sich die Bundesregierung im Oktober 2020 entschieden, eine Studie in Auftrag zu geben. Untersucht werden soll Alltagsrassismus sowie die Entwicklung und Verbreitung diskriminierender Handlungen in der Zivilgesellschaft, in Wirtschaft und Unternehmen und in öffentlichen Institutionen. Studienbeginn ist nach Angaben des Bundesinnenministeriums noch dieses Jahr. Außerdem soll eine Untersuchung des Polizeialltags beauftragt werden. Ziel ist es, das Verhältnis zwischen Staat und Gesellschaft genauer zu analysieren. Dazu gehören auch Gewalt und Hass gegen Polizeibeamte. In Großbritannien wurde eine vergleichbare Studie bereits durchgeführt, um die Debatte über Rassismus auf objektive Fakten zu basieren. Die konservative Regierung von Boris Johnson veröffentlichte die Ergebnisse im April 2021. Die Commission on Race and Ethnic Disparities, die extra nach dem Tod von George Floyd eingerichtet wurde, kommt zu dem Schluss: Großbritannien hat Rassismus nicht überwunden. Und dass es, obwohl Fortschritte gemacht wurden, noch immer keine Gleichberechtigung oder Chancengleichheit gibt. Struktureller Rassismus existiert nach wie vor, sowohl in Großbritannien als auch in Deutschland. Um Rassismus überwinden zu können, wurden folgende Empfehlungen zusammengetragen, die ich in Stichpunkten zusammenfasse.